Lektion 2, Übung EB. Beispiel. Morgen Nachmittag. Theo hat morgen Nachmittag 3 Stunden Zeit. Theo hat morgen Nachmittag 3 Stunden Zeit. Theo hat morgen Nachmittag 3 Stunden Zeit. Bitte beginnen Sie. Morgen Nachmittag. Theo hat morgen Nachmittag 3 Stunden Zeit. Heute Abend. Theo hat heute Abend 3 Stunden Zeit. Ich. Ich habe heute Abend 3 Stunden Zeit. Haben Sie? Haben Sie heute Abend 3 Stunden Zeit? Vier. Haben Sie heute Abend 4 Stunden Zeit? Übermorgen. Haben Sie übermorgen 4 Stunden Zeit? Anita hat. Anita hat übermorgen 4 Stunden Zeit. Danke.